Ey, ich bin durch mit der Liste, ich habe keine Texte mehr. Saufen wie die Schweine, blaue Deutschland. Wir können uns nicht benehmen und sind nur dort am Hauen. Spinnen in die Kneipe und saufen alles leer. Wir kommen aus Schleswig-Holstein, vom Deiche sind wir hier. Yeah, yeah, yeah, wie die Wikinger. Wie die Wikinger. Wie die Wikinger, wie die Wikinger, wie die Wikinger, yeah, wie die Wikinger. Die zweite Strophe kenne ich nicht mehr. Ach du Scheiße.